Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur inzwischen schon 6. Ausgabe meines Podcasts Ebel liest Hebel und mehr. Ich grüße heute besonders die ersten beiden Abonnenten dieses Podcasts bei podster.de. Es hat mich selbst überrascht, erstaunt und ja, vielleicht auch ein bisschen beängstigt, dass kaum einen Tag, nachdem ich den Podcast bei Podster angemeldet hatte, das war vor etwa 12 Tagen, schon 2 Menschen ihn dort bei Podster abonniert haben. Ich grüße also ganz herzlich den Thorsten Elf und Schieber, das sind die beiden Namen, Nicknames bei Podster, die diesen Podcast jetzt abonniert haben. Im Hintergrund hört ihr, gespielt von Lara St. John, das Doppelkonzert in D-Moll von Johann Sebastian Bach, und zwar den ersten Satz Vivace. Erhältlich ist das Ganze über magnatune.com. Schönes Stück, finde ich. Hört mal rein. Und eigentlich hatte ich aus Johann Peter Hebels biblischen Geschichten die ersten 4 Kapitel eingelesen und wollte die jetzt in der Vorweihnachtszeit so nach und nach veröffentlichen. 2 davon sind schon erschienen, 2 fehlen noch, aber nachdem nun, wie gesagt, 2 Menschen, von denen ich es jetzt weiß, weil sie eben bei podster.de sich diesen Podcast abonniert haben, sich doch vorgenommen haben, hier öfter reinzuhören, fühle ich mich auch so ein bisschen verpflichtet, tatsächlich öfter und regelmäßiger hier etwas einzulesen und einzusprechen. Und ich habe für heute etwas ausgesucht von Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, besser bekannt unter dem Namen Novalis. Er lebte von 1772 bis 1801, und ich werde aus den geistlichen Liedern den ersten Abschnitt, also das erste seiner geistlichen Lieder, vortragen. Was wär ich ohne dich gewesen? Was würd ich ohne dich nicht sein? Zu Furcht und Ängsten auserlesen, ständ ich in weiter Welt allein. Nichts wüsst ich sicher, was ich liebte. Die Zukunft wär ein dunkler Schlund. Und wenn mein Herz sich tief betrübte, wem tät ich meine Sorge kund? Einsam verzehrt von Lieb und Sehnen erschien mir nächtlich jeder Tag. Ich folgte nur mit heißen Tränen dem wilden Lauf des Lebens nach. Ich fände Unruh im Getümmel und hoffnungslosen Gram zu Haus. Wer hielte ohne Freund im Himmel, wer hielte da auf Erden aus? Hat Christus sich mir kundgegeben, und bin ich seiner erst gewiss, wie schnell verzehrt ein lichtes Leben die bodenlose Finsternis. Mit ihm bin ich erst Mensch geworden, das Schicksal wird verklärt durch ihn, und Indien muß selbst im Norden um den Geliebten fröhlich blühen. Das Leben wird zur Liebesstunde, die ganze Welt sprüht Lieb und Lust. Ein heilend Kraut wächst jeder Wunde, und frei und voll klopft jede Brust. Für alle seine 1000 Gaben bleib ich sein demutvolles Kind. Gewiss, ihn unter uns zu haben, wenn 2 auch nur versammelt sind. O, geht hinaus auf allen Wegen und holt die Irrenden herein, streckt jedem eure Hand entgegen und ladet froh sie zu uns ein. Der Himmel ist bei uns auf Erden, im Glauben schauen wir ihn an. Die eines Glaubens mit uns werden, auch denen ist er aufgetan. Ein alter, schwerer Wahn von Sünde war fest an unser Herz gebannt. Wir irrten in der Nacht wie Blinde, von Reu und Lust zugleich entbrannt. Ein jedes Werk schien uns Verbrechen, der Mensch ein Götterfeind zu sein, und schien der Himmel uns zu sprechen, so sprach er nur von Tod und Pein. Das Herz, des Lebens reiche Quelle, ein böses Wesen wohnte drin, und ward's in unserem Geiste helle, so war nur Unruh der Gewinn. Ein eisern Band hielt an der Erde die bebenden Gefangenen fest. Furcht vor des Todes Richterschwerte verschlang der Hoffnung Überrest. da kam ein Heiland, ein Befreier, ein Menschensohn voll Lieb und Macht und hat ein allbelebend Feuer in unserem Innern angefacht. Nun sahen wir erst den Himmel offen als unser altes Vaterland. Wir konnten glauben nun und hoffen und fühlten uns mit Gott verwandt. Seitdem verschwand bei uns die Sünde und fröhlich wurde jeder Schritt. Man gab zum schönsten Angebinde den Kindern diesen Glauben mit. Durch ihn geheiligt zog das Leben vorüber wie ein sel'ger Traum und ew'ger Lieb und Lust ergeben, bemerkte man den Abschied kaum. Noch steht in wunderbarem Glanze der heilige Geliebte hier, gerührt von seinem Dornenkranze und seiner Treue weinen wir. Ein jeder Mensch ist uns willkommen, der seine Hand mit uns ergreift und in sein Herz mit aufgenommen zur Frucht des Paradieses reift. Soweit für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Wünsche habt, einen Autor habt, von dem ihr gerne öfter etwas hören möchtet, dass ich euch den vorlese, dann schreibt mir entweder an alex@ebello.de oder schreibt mir einen Kommentar ins Weblog zu diesem Podcast unter ebelliest.blogspot.com. Ihr erreicht das auch über meinen Weblog www.alexander-ebel.de. Aber nochmal die Adresse des Blogs: ebelliest.blogspot.com. Soweit für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.